Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 41. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wie schon öfter leise angedeutet, schätze ich Primzahlen, ohne das näher begründen zu können. Vielleicht ob ihres sympathischen Widerstands gegen herkömmliche Teilbarkeit. Wenn alles zerfällt, die Primzahl hält. Anlässlich des heute zu begehenden, besonders scharf konturierten Exemplars 41 habe ich mir jedenfalls erlaubt, Dieter Schwarz ans Lesepult und zum anschließenden Gespräch über die gleichfalls nicht eben konturenlosen Herren Friedell und Friedrich II. Zu bitten. Der König, finde in einem Lande den fähigsten Mann, den es gibt, sagt Carlyle. Setze ihn an die erste Stelle und schenke ihm Gehorsam und Verehrung, und du hast in diesem Lande die ideale Regierung. Ein ebenso vortreffliches wie einfaches Rezept, aber wie fast alle guten und einfachen Rezepte höchst selten befolgt. Zweifellos wäre es das Natürlichste, wenn allemal der Beste an der Spitze stünde, der Klügste und Wissendste, der Stärkste und Gewappnetste, das Auge, das am weitesten voraus- und zurückblicken vermag. Der leuchtende Fokus, in dem sich alle Strahlen der Welt versammeln. Wenn mit einem Wort das Hirn kommandierte, wie wir das bei jedem einfachsten menschlichen Individuum sehen können. Aber dieser selbstverständliche Normalfall ist vielleicht ein Dutzendmal in den uns genauer bekannten Abschnitten der Menschheitsgeschichte in Erscheinung getreten. Ein Dutzendmal in 3 Jahrtausenden. Einer dieser wenigen Fälle war Friedrich der Große. Der Vater. Das Jahr 1740 war das Jahr des Regierungswechsels nicht nur für Preußen und Österreich, sondern auch für Russland und Rom. Auf die Zarin Anna folgte ihr unmündiger Großneffe Iwan VI., auf Clemens XII. Benedikt XIV., Il Papa Lambertini, der populärste Papst des 18. Jahrhunderts, grundehrlich und grundgelehrt, heiter, bescheiden, an der zeitgenössischen Literatur leidenschaftlich interessiert und so vorurteilslos, dass Voltaire es wagen durfte, ihm seinen Mahomet zu widmen. Man hat bisweilen behauptet, dass Friedrich den größten Teil seiner Erfolge dem sonderbaren Manne verdanke, den er damals in der Herrschaft ablöste, und die beiden in dieser Rücksicht mit Philipp und Alexander verglichen. Diese groteske Ansicht wird von 2 Richtungen vertreten, die einander im Übrigen völlig entgegengesetzt sind. Von der offiziellen preußischen Historiographie, die alle Hohenzollern zu Genies machen möchte, und von der ebenso beschränkten sozialistischen Geschichtsschreibung, die unter den Königen überhaupt kein Genie dulden will. In Wirklichkeit aber hat Friedrich Wilhelm I. seinem Sohne nur das Instrument der Politik an die Hand gegeben, nämlich die Armee, aber nicht einen einzigen politischen oder gar philosophischen Gedanken. Während Philipp, der höchstwahrscheinlich sogar der Größere war, dem großen Alexander das ganze Konzept seiner Taten entworfen hat. Er war gewissermaßen der Dichter des Alexanderzuges und der König von Asien nur dessen großartiger Heldendarsteller. Aber auch von denen, die Friedrich Wilhelm seinen angemessenen Platz in der preußischen Geschichte zuweisen, sind zu allen Zeiten die widersprechendsten Urteile über ihn gefällt worden. Dieselben Menschen haben ihn durcheinander als fürsorglich und brutal, klarsichtig und borniert, boshaft und aufopfernd bezeichnet. Man wird ihm vielleicht am ehesten gerecht werden, wenn man ihm eine schrullenhafte und paradoxe Genrefigur erblickt. Es ist sicherlich für ihn charakteristisch, dass er den Zopf bereits ein Menschenalter, bevor ganz Europa ihn annahm, bei seinem Heere eingeführt hat. Die Idee des patriarchalischen Absolutismus hat er zweifellos bis zur Karikatur gesteigert. Er kümmerte sich nicht bloß um Steuerleistung und Kriegsdienst, Volkswirtschaft und Hygiene seiner Untertanen, sondern auch um ihre Kleidung und Wohnung, Lektüre und Unterhaltung, Brautwahl und Berufswahl, Kücheneinteilung und Kirchenfrequenz. Er war der wohlmeinende und strenge, pflichttreue und lästige Vater seines Landes und machte von dem Recht des Vaters, seine Kinder misszuverstehen und zu misshandeln, einen sehr ausgiebigen Gebrauch. Kein Wunder, dass sich in diesen ein starker Vaterhass entwickelte. Er besaß weder viele böse noch viele gute Eigenschaften und diese wenigen in mittelmäßigem Grade. Aber seine geringen Fehler, nämlich seine Rohheit, sein Geiz und sein Hass gegen alle geistigen und künstlerischen Bestrebungen, gehörten zu denjenigen, die die Menschheit weniger zu verzeihen pflegt als die großen Sünden. Und seine bescheidenen Tugenden, seine Ordnungsliebe, sein Fleiß, seine persönliche Bedürfnislosigkeit taten niemandem wohl. Auch dass er das Heerswesen auf eine imposante Höhe erhob, hat ihm niemand gedankt. Denn auch hier handelte er nur aus einer Marotte. Die Armee war ihm nicht Mittel, sondern Selbstzweck. Er betrachtete sie als sein ganz persönliches Privateigentum, als eine Art Riesenspielzeug und sammelte lange Kerle wie August der Starke Porzellansachen und der Papst Lambertini schöne Drucke. Die preußischen Werbemethoden waren wegen ihrer besonderen Niederträchtigkeit berüchtigt. Hier kannte der sonst so redliche Fürst keine Hemmungen. Mit allen erdenklichen Lockmitteln mussten immer neue Grenadiere herbeigeschafft werden, durch Weiberspiel, Alkohol, falsche Vorspiegelungen und wenn das alles nichts half, durch brutale Gewalt. Die Truppenbewegungen waren von vorbildlicher Exaktheit, der preußische Gleichschritt hatte die Präzision eines Uhrwerks. Die Einführung des eisernen Ladestocks, verbunden mit dieser eisernen Disziplin, ermöglichte schließlich die Abgabe von 10 Schüssen in der Minute. Ohne diese Leistungen des Gamaschendienstes hätte Friedrich der Große seine virtuose Strategie und seine großzügige Politik in der Tat niemals entfalten können. Der Antimonarchist. Dieser war in nahezu allem das Gegenteil seines Vaters, sogar in seinem Verhältnis zum Militarismus. Zahlreiche intime und daher zweifellos ehrliche Bekenntnisse zeigen, dass er den Krieg verabscheute, was ihn aber nicht hinderte, ihn zu führen, wenn er ihn für notwendig hielt, und in diesem Falle sogar energischer und aggressiver als alle anderen. Er nennt ihn eine Geißel des Himmels und bedauert, die Zeit nicht mehr erleben zu können, wo die Menschheit von ihm befreit sein werde. Ja, er war nicht einmal ein Monarchist. Das mag von einem König des 18. Jahrhunderts und noch dazu dem stärksten und siegreichsten sehr sonderbar und fast unglaublich klingen. Aber es kann nicht der geringste Zweifel darüber herrschen. Er hat sein ganzes Leben lang auf seine sämtlichen gekrönten Kollegen mit einer geradezu ausschweifenden Verachtung herabgeblickt, alles, was mit höfischen Sitten und Einrichtungen zusammenhing, aufs Beißende verspottet und seine eigene Krone ohne das geringste Gefühl der höheren Erwählung, ja auch nur der juristischen Berechtigung getragen. Er wusste natürlich, dass er mehr sei als die meisten anderen Sterblichen, aber gerade darum wollte er nicht als König verehrt werden. Friedrich Wilhelm war zeitlebens ein frommer Mann im Sinne des orthodoxen Kirchenglaubens, ein Verächter aller Finessen der Diplomatie und aller Feinheiten der Literatur, knorrig, robust, gesund und primitiv ehrlich, extrem einfach in seinen Lebensansprüchen, eindeutig bis zur Einfältigkeit. Friedrich verachtete alle positiven Religionen mit einer souveränen Skepsis, die vom Atheismus nur noch durch eine schmale Grenze getrennt war, stellte die Werke der Kunst und Philosophie hoch über alle Taten des praktischen Lebens und war ein unerreichter Meister der diplomatischen Falschmünzerei und raffinierter Feinschmecker aller höheren Lebensgenüsse. Dabei nichts weniger als gesund im Sinne des Normalmenschen, vielmehr eine außerordentlich reizbare, komplizierte, widerspruchsvolle Natur von sehr labilem inneren Gleichgewicht, auch körperlich zart und sensibel. Wie alle Genies war er physiologisch minderwertig und psychopathisch, und wie alle Genies ist er seiner Psychose Herr geworden durch die hypertrophisch entwickelte Kraft seiner moralischen und intellektuellen Fähigkeiten. Man hat oft gesagt, er habe von seinem Vater die Arbeitsfreude und das Pflichtgefühl geerbt. Aber der Fleiß des Genies ist ein ganz anderer als der des Durchschnittsmenschen. Dieser erwächst aus einem mechanischen Ordnungssinn und Tätigkeitstrieb, einem primitiven, bienenhaftigen Lebensinstinkt. Jener aus einer fast manischen Hingabe an eine erlauchte Mission, einem sublimen Verantwortungsgefühl gegenüber dem eigenen magischen Schicksal. Der Philosoph. Dass Friedrich der Große sein ganzes Leben lang von einem großen Leitgedanken getragen war, machte ihn zum unüberwindlichen Helden des Zeitalters und bewirkte zugleich, dass auch alle seine Einzelhandlungen im Gegensatz zu denen seiner gekrönten Rivalen ideenreich, geistvoll und sinnerfüllt waren. Dieser Grundgedanke bestand in nichts anderem als in der platonischen Forderung, dass die Könige Philosophen und die Philosophen Könige sein sollen. Walter Pater sagt in seinem Buch über Plato: Gerade weil sein ganzes Wesen von philosophischen Gesichten erfüllt war, hat der Kaiser Mark Aurel, der leidenschaftlich Philosophie, und zwar die Philosophie Platos, betrieb, dem römischen Volke im Frieden und im Kriege so vortrefflich gedient. Ein solcher Herrscher war auch Friedrich der Große. Das allein war auch der wahre Sinn des aufgeklärten Absolutismus, des Modeschlagworts jener Zeit, das nur er in seiner tieferen Bedeutung verstanden und nur er zu einer lebendigen Wirklichkeit verdichtet hat. Absolutismus bedeutet unumschränkte Herrschaft. Aufklärung bedeutet Ausbreitung des Lichts. Also will diese Formel nichts anderes besagen, als dass das Licht herrschen, der stärkste Geist gebieten, der hellste Kopf anordnen soll. Über die äußeren Formen, unter denen ein solches Ideal in die Realität übersetzt wird, wollen wir nicht streiten. Sie sind völlig gleichgültig und bloße Kostümfragen. Ob sich ein solcher Regent Cäsar oder Oberpriester, Reichspräsident oder Volkskommissär nennt, immer wird er der legitime König sein, weil er der philosophische König ist. Das Genie. Als echter Philosoph zeigte sich Friedrich der Große schon allein durch seine Toleranz. Wir verstehen darunter weder Freidenkertum noch Liberalismus. Man kann ein Freigeist sein und dabei einen sehr unfreien Geist haben, in dem, wie dies bei den meisten Freidenkern der Fall ist, das Verständnis für anders geartete Weltanschauung keinen Platz hat. Diese Art Aufklärer sind ebenso Gefangene ihrer engen und einseitigen Doktrin wie die von ihnen verachteten Reaktionäre. Dasselbe gilt von landläufigem Liberalismus. Er ist liberal nur gegen die Liberalen, weil andere Menschen sind in seinen Augen verstockte Ketzer und verblendete Toren, denen gegen ihren Willen die bessere Weltansicht aufgedrängt werden muss. Dies war denn auch die typische Art, wie im Zeitalter Friedrich des Großen Aufklärung betrieben wurde. Das 18. Jahrhundert sah allenthalben an den führenden Stellen derartige Diktatoren des Fortschritts, die es für ihre Mission hielten, die rückständige Menschheit zu ihrem Glück zu zwingen. Peter der Große und Karl der XII., Katharina die II. Und Josef der II., Kardinal Fleury und Robespierre und noch viele andere waren von dieser fixen Idee geleitet, die bis nach Portugal drang, wo der Marquis von Pombal ein wahres Schreckensregiment der Aufklärung errichtete. Diese Machthaber waren also nichts anderes als gewendete Finsterlinge und erhärteten nur von neuem die psychologische Tatsache, dass Toleranz dem Durchschnitt der Menschen ganz wesensfeindlich ist. Friedrich der Große jedoch war tolerant, nicht in seiner Eigenschaft als Freidenker, sondern als Genie. Das Genie toleriert alles, weil es alle erdenklichen Menschenexemplare und Seelenregungen latent in sich trägt, weiß sich allem anzupassen, weil es schöpferische Fantasie besitzt. Friedrich der Große übte die echte Toleranz, die ganz einfach darin besteht, dass man jede fremde Individualität und ihre Gesetze anerkennt. Daher tolerierte er auch die Reaktion. Er war als Oberhaupt der protestantischen Vormacht Deutschlands gegen die Jesuiten viel duldsamer als der römische Kaiser. Während dieser Klöster aufhob, ließ er abgebrannte katholische Kirchen wieder aufbauen. Er war dabei durchaus nicht etwa ohne persönliche Voreingenommenheiten, aber trotz dieser sehr hart ausgeprägten, sehr subjektiven, sehr einseitigen Überzeugungen, die seiner Persönlichkeit eben ihr scharf umrissenes, weithin leuchtendes Profil gaben, hatte er doch genügend Verständnis für alle anderen Ansichten und ließ sie auch in der Praxis tatsächlich gelten. Er war sicher eine Art Spiritualist und Ideologe, indem er immer von den gewissen abstrakten Prinzipien, unmittelbaren seelischen Grunderlebnissen ausging. Aber das Gegengewicht dazu bildete seine hochentwickelte geistige Elastizität, seine Fähigkeit, sich den Versuchsbedingungen, die ihm die Wirklichkeit bei seinen Experimenten auferlegte, jederzeit zu akkommodieren. Er war ungemein zäh und konservativ in Dingen der Theorie und ebenso beweglich und fortschrittsfähig in der Anwendung seiner Theorien auf das Leben. Und diese Doppeleigenschaft ist in der Tat die Grundvoraussetzung alles fruchtbaren Denkens und Handelns. Ein eminent genialer Wesenszug war auch seine hemmungslose Aufrichtigkeit, seine Eigenschaft, die beim Menschen schon an sich etwas Seltenes auf einem Thron fast wie eine Unmöglichkeit erscheint. Auch in seinem Verhältnis zur Wahrheit zeigte sich das Widerspruchsvolle und doch in einem höheren Sinne sehr Einheitliche seines Wesens. Er schreckte als Politiker nicht davor zurück, die ganze Welt hinters Licht zu führen und setzte sogar seinen Ehrgeiz darein, an Taschenspielerei und Doppelzüngigkeit alle seine Gegner zu übertreffen. Und doch war er inmitten eines Zeitalters der hohlen Lügen und leeren Masken einer der unverlogensten Menschen, die je gelebt haben. Denn die Unwahrheit war für ihn nur eine Art Fachsprache, die er bei der Ausübung seiner Berufstätigkeit meisterhaft handhabte. In allen Dingen jedoch, die ihm wirklich ernst und wichtig waren, war er von der unbestechlichsten Wahrheitsliebe und unbarmherzigsten Selbstkritik geleitet. Daher rührt es, dass er, obgleich durch Geburt und Stellung, Gaben und Taten so hoch über die übrige Menschheit hinausgehoben, dennoch in der Erinnerung der Nachwelt fast als eine Privatgestalt fortlebt, frei von jedem historischen Nimbus. Dazu kommen auch noch eine Reihe liebenswürdiger kleiner Züge, die ihn uns näher rücken. Er hat zum Beispiel etwas Skurriles und zugleich Rührendes, das dieser große Souverän und Schlachtenlenker erklärte, der einzige Ruhm, der diesen Namen verdiene, sei der des Schriftstellers, dass er mitten in seinen Feldzügen eifrig an seinen Versen feilte und sich gegenüber allen Literaten von Rang als Schüler empfand, der von ihrer Kunst zu profitieren sucht. Alles, was er tat und unterließ, sichert ihm unser persönliches Attachement. Wie anziehend, unköniglich wirkt es zum Beispiel, dass er die Jagd verabscheute. Ganz privat wirkt auch das betont und sogar ambitiös geistreiche seines Wesens, das wie eine feine Essenz alle seine Lebensäußerungen von den großen Regierungshandlungen bis zu den alltäglichsten Unterhaltungen imprägnierte. Selbst seine Erlässe waren glitzernde Bonbons eines Swift oder Voltaire würdig. Zum Beispiel, als er einmal unter das Urteil über einen Kirchenräuber, dessen Verantwortung die Mutter Gottes habe ihm das Silber selbst gegeben, von katholischen Autoritäten als nicht unglaubwürdig bezeichnet wurde, einen Freispruch schrieb, jedoch mit dem Zusatz, er verbiete ihm für die Zukunft bei harter Strafe von der heiligen Jungfrau irgendwelche Geschenke anzunehmen. Und ein andermal den Untersuchungsakt über einen Soldaten, der mit seinem Pferd Sodomie getrieben hatte, mit den Worten erledigte, das Schwein ist zur Infanterie zu versetzen. Ungemein anheimelnd wirkt auch der lebhafte Sinn für Bübereien aller Art, der ihn bis ins reife Mannesalter begleitete. Macaulay erzählt von ihm nicht, ohne ihm dafür eine schlechte Sittennote zu erteilen. Wenn ein Höfling eitel auf seine Kleider war, wurde ihm Öl über seinen reichsten Anzug geschüttet. Hing er am Gelde, so wurde ein Trick ersonnen, dadurch er gezwungen war, mehr zu zahlen, als er zurückbekam. Wenn er hypochondrisch veranlagt war, wurde ihm eingeredet, er habe Wassersucht. Hatte er sich fest vorgenommen, nach einem bestimmten Ort zu fahren, so wurde ein Brief fingiert, der ihn von dieser Reise abschreckte. Mit diesen Dingen befasste sich Friedrich der Einzige, während er im Begriffe stand, sein Heer zum schlagkräftigsten, seine Verwaltung zur leistungsfähigsten und seinen Staat zum gefürchtetsten im damaligen Europa zu machen. Der respektable Macaulay schließt daraus auf eine böse Gemütsart. Wir möchten aber eher finden, dass durch solche Züge menschliche Größe erst menschlich und erträglich wird, wie sie denn auch fast niemals bei wahrhaft genialen Naturen zu fehlen pflegen, und dass sich in ihnen nichts weniger als Bösartigkeit äußert, sondern eine unverwüstliche Kindlichkeit und ein souveräner, künstlerischer Spieltrieb, der alles und nichts ernst nimmt. Hierin wie in so vielem war Friedrich der Große Voltaire ähnlich. Die sonderbare Freundschaft dieser beiden Männer, dokumentiert in ihrem Briefwechsel, ist eines der geistreichsten Kapitel der Geschichte des 18. Jahrhunderts. Hier gingen französischer Pfeffer und preußisches Salz aufeinander angewiesen und sich gegenseitig hebend eine innige Mischung ein, die aber so scharf und beißend geriet, dass seither jeder Philister von ihr zu bitteren Tränen gereizt wird. Der Held aus Neugierde. An dem so verwickelten und paradoxen und doch so klaren und durchsichtigen Charakter dieses Königs bleibt dem demokratischen Historiker nichts zu entlarven übrig. Er ist in seiner Selbstkritik so weit gegangen, dass er sich bisweilen sogar schlechter machte, als er war. Er gibt ganz offen zu, dass das treibende Motiv seiner Politik Ehrgeiz war. Er erzählt, dass ihm, wenn er als Kronprinz vom Türkenkrieg hörte, das Herz gepocht habe wie dem Schauspieler, der darauf zittert, dass er an die Reihe kommt. Und alsbald trat er aus der Kulisse und es zeigte sich schon in den ersten Szenen, dass er entschlossen war, nicht die kleine Episodenrolle zu spielen, die ihm das europäische Regiekollegium zugewiesen hatte, sondern als Protagonist und Titelheld des Zeitalters einen ganz neuen Text zu improvisieren. Meine Jugend, schrieb er 1740 an seinen Freund Jordan, das Feuer der Leidenschaften, das Verlangen nach Ruhm, ja, um dir nichts zu verbergen, selbst die Neugierde, mit einem Wort ein geheimer Instinkt, hat mich der Süßigkeit der Ruhe, die ich kostete, entrissen und die Genugtuung, meinen Namen in den Zeitungen und dereinst in der Geschichte zu lesen, hat mich verführt. Und lange nachher in seinen historischen Denkwürdigkeiten wiederholt er, bei seinen Entschlüssen von 1740 sei das Verlangen, sich einen Namen zu machen, mitbestimmend gewesen. Das sind wiederum ganz die Gedankengänge eines Schauspielers. Ein König, der in den Krieg zieht aus psychologischer Neugierde, aus einer Art Theaterleidenschaft und aus dem brennenden Wunsch, in die Zeitung zu kommen und dies offen eingesteht. Dieser degagierte Freimut, diese bizarre Koketterie, diese raffinierte und naive Glanzsucht ist echtestes Rokoko. Der tragische Ironiker. So sonderbar es klingen mag, Friedrich der Große war kein ernster Mensch. Unter einem ernsten Menschen haben wir nämlich nichts anderes zu verstehen als den Menschen, der in der Realität befangen ist. Den praktischen Menschen, den Materialisten. Und unter einem unernsten Menschen, den geistigen Menschen, der imstande ist, das Leben von oben herab zu betrachten, indem er es bald humoristisch, bald tragisch nimmt, aber niemals ernst. Beide, der humoristische und der tragische Aspekt, haben nämlich ein und dieselbe Wurzel und sind zwei polare und eben darum komplementäre Äußerungen desselben Weltgefühls. Zur tragischen Optik gehört ganz ebenso das Nicht-Ernstnehmen des Daseins wie zur humoristischen. Beide fußen auf der tiefen Überzeugung von der Nichtigkeit und Vanität der Welt. Und daher kommt es, dass die Gestalt Friedrichs des Großen zu den wenigen wahrhaft tragischen seines Zeitalters gehört und zugleich von einer sublimen Ironie umwittert ist. Am Schlusse seines Lebens aber, als alter Fritz, wird er wie alle ganz Großen, Goethe und Kant, Ibsen und Tolstoi, Michelangelo und Rembrandt. Völlig unwirklich und gespenstisch, transzendent und transparent, zur Hälfte bereits Bürger einer anderen Welt. Eine ungeheure Einsamkeit breitet sich um ihn aus, er ist es müde, über Sklaven zu herrschen und will neben seinen Windspielen begraben sein. Zweifellos hatte er große Fehler, aber die Lieblinge der Menschheit sind nun einmal nicht die Korrekten. Das ganze Zeitalter jubelte ihm zu, weil er der stärkste und menschlichste, weiseste und närrischste von allen war. Cäsar und Don Quixote, Hamlet und Fortinbras in einer Person. In der Schweiz gab es Leute, die vor Ärger krank wurden, wenn eine Schlacht verlor. In England, das zwar mit ihm verbündet war, aber kontinentale Machtentfaltung nie gern gesehen hat, wurden seine Siege als Nationalfeste gefeiert. In Paris machte man sich gesellschaftlich unmöglich, wenn man gegen ihn Partei ergriff. In Russland war unter der Führung des Thronfolgers Peter eine große Hofpartei für ihn begeistert. Selbst in Neapel und Spanien wurden seine Bilder feilgeboten. Dieter, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Herzlich gern geschehen. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug gehabt? Also ich sag, wie es ist, bis gestern in der Früh, so gegen 8 Uhr, hatte ich zu Egon Friedell eigentlich nur zwei Assoziationen, nämlich die eine, dass der Georg Kreisler mal öfter mal Bezug genommen hat auf ihn, und das zweite war, dass er also meines Wissens besonders von den klassischen Antifaschisten immer als eine Modellfigur herausgepickt wurde für Leute, die unter dem Nationalsozialismus gelitten haben. Gekannt habe ich von ihm eigentlich nichts. Ich habe ihn als Schriftsteller so ungefähr eingeordnet. Ja. Seit gestern in der Früh weiß ich also, dass es also so ein bisschen ein Universalgenie war. Ich habe mir natürlich auch die Wikipedia durchgelesen, habe mir auch vorgenommen, bei dem Haus in der Gänzgasse 7 mal stehen zu bleiben, wo ich ja fast täglich vorbeifahre, und mir mal da das Ambiente dazugeben. Ja, gefällt mir durchaus gut, ja, ist sehr subjektiver, sehr eigener Stil. Also von den Sätzen her, ich will ja gar nicht verhehlen, dass man sich zum Teil, wenn man das zum zweiten Mal liest, schon ein bisschen schwierig ist, den Gedankengang aufs Erste aufzunehmen, aber trotzdem, wie du richtig gesagt hast, für die Länge der Sätze ist es trotzdem relativ einfach, den Einstieg zu finden. Und was mir so aufgefallen ist, dass er so irgendwie zwei Stile mischt. Das ist das eine Mal doch ein recht prägnanter Stil, ein wissenschaftlicher Stil, der von seinem historischen Hintergrund wohl kommen wird. Und das andere Mal ein sehr poetischer Stil, vor allem wenn er da also immer wieder verfällt in Aufzählungen von Gegensätzen, ist mir das so stark aufgefallen. Wo war das da? Relativ vom Schluss. Goethe und Kant, Ibsen und Tolstoi, Michelangelo und Rembrandt, völlig unwirklich und gespenstisch, transzendent und transparent, zur Hälfte bereits Bürger einer anderen Welt. Ja, also das hat doch eine enorme poetische Komponente auch dabei. Und dadurch werden diese langen Sätze irgendwie strukturiert und mit fast bildlichen Erfahrungen gespickt, sodass es dann doch wieder ganz gut lesbar wird. Und er schafft es auch sozusagen, seine eigene Mindmap, ja, jetzt ein bisschen neu aufgeklärt, neurolinguistisch, das sehen wollen, seine Mindmap dem anderen wirklich, also dem Leser, dem geneigten Leser, wirklich schön vor Augen zu bringen und auch überzeugend vor Augen zu bringen. Und es hat zum Teil auch ein bisschen eine schulmeisterliche Art. Gefährlich ist es schon in einem Punkt, wenn er doch mit diesem wissenschaftlichen Stil dann auch wieder ganz subjektive Ansichten verbindet, dass er dem Leser sozusagen seine persönliche Ansicht über irgendetwas als eine wissenschaftliche Tatsache verkaufen will, weiß ich nicht. Na, ja. Aber es kann natürlich passieren, ja, mit mir nicht. Ja. Aber du bist gefeit davor. Obwohl du eben die Einleitung nicht gelesen hast. Das Werk hat eine mehr als 50 Seiten starke Einleitung, in der er eben eigentlich darlegt, dass er auf Wissenschaftlichkeit verzichtet. Aha, also okay. Das hat sich jetzt durch den Abschnitt gut. Natürlich dann ergeben. Gut, dann darauf ist es also meiner Unwissenheit zuzuschreiben, dass ich ihm da vielleicht was unterstelle, von dem er sich ohnehin distanziert. Ja? Aber natürlich hast du recht, er vermittelt ganz bewusst sein subjektives Weltbild und seine subjektiven Ansichten und ist sich auch zusätzlich bewusst, dass er damit auch sehr viel über seine Zeit erzählt. Teils absichtlich, teils unabsichtlich. Und da ist einer der interessantesten Sätze für mich in dem Ganzen, wo es darum geht, die Rechte des Vaters auf Maßregelung, glaube ich, und vor allem Misshandlung des Kindes. Ja. Und das, die wohl begründeten oder wie es denn? Das zeigt nämlich, wo wir eigentlich herkommen. Also damals war das Recht des Vaters auf Misshandlung des Kindes noch gegeben und intakt. Das ist für mich extrem interessant, weil das für mich eine Wurzel unserer gesellschaftlichen Entwicklung darlegt. Ich glaube nämlich, dass eigentlich in einem Metasinn diese vielen heute auftauchenden Fälle von Kindesmisshandlung insofern eine positive Komponente haben, als sie Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung in die richtige Richtung sind. Weil die Fälle sind, glaube ich, nicht mehr geworden. Sie sind nur nicht mehr so im Mainstream, wie sie schon waren. Naja, also da kommen wir jetzt, glaube ich, dann auch einmal zur sachlichen Ebene hin. Wenn wir uns da den Friedrich II. Von Preußen und mit ihm die Aufklärung näher vornehmen, dann müssen wir mal festhalten, dass die Aufklärung irgendwann einmal im 18. Jahrhundert begonnen hat, aber noch lange nicht fertig ist. Ja? Weil die offensichtlichen technischen Errungenschaften, die wir heute haben, das sind sicherlich der Aufklärung zu verdanken, aber wie du es richtig hier gesagt hast, die menschlichen, die humanitären Ideale, die hier jetzt, sagen wir mal, in der Person von Friedrich II. Gezeichnet worden sind, die haben sie ja lange noch nicht in der Gesellschaft durchgesetzt. Ja? Ich sehe heute in unserem Sozialverhalten, auch im persönlichen Verhalten von jedem Einzelnen, noch enorm viele mittelalterliche, frühmittelalterliche Elemente. Und das müssen wir immer bedenken, wenn wir über irgendwelche Dinge wie Aufklärung dann gar in so einer Distanz sprechen. Ein ganz wesentlicher Punkt, den Friedel an Friedrich II. Bewundert, ist seine Toleranz. So wie er ihn hier beschreibt, könnte man dieses Modell für Toleranz aber durchaus auch auf beispielsweise die Ausbreitung des Islam anwenden. Ja. Das wird sich also eins zu eins da überlegen lassen. Ich habe da eine eigene persönliche, subjektive Ansicht, die auch nicht meine ist, die ich aus dem Taoismus übernommen habe und die sich mit einer ganz ähnlichen Sache beschäftigt, nämlich mit dem idealen Herrscher. Und dazu möchte ich da den 17. Vers aus dem Tao Te Ching einmal kurz vorlesen. Da heißt es, die frühesten Herrscher waren kaum gekannt. Die späteren wurden verehrt. Die noch späteren gefürchtet, die letzten verachtet. Wird Gesetzmäßigkeit verlassen, werden Gesetze verhängt. Gesetze schaffen gesetzliche Vorgänge. Gesetzliche Vorgänge führen zu Zerfall. Die frühesten Herrscher warten Gesetzmäßigkeit. Und das Volk fühlte sich frei. Unter diesem taoistischen Herrschaftsbild, der Taoismus befasst sich ja, würde ich mal sagen, nicht ausschließlich, aber doch zu einem hohen Maß mit dem idealen Herrscher und mit der idealen Struktur, ist der Friedrich und unsere Aufklärung eigentlich da nur an der zweiten Stelle, nämlich die späteren wurden verehrt, einzuordnen. Das ist das, was mich irritiert an dieser Geschichte. Der chronologische Ablauf, denkt sich denn der Taoismus als eine Schleife, als eine Spirale oder einen Kreis oder sowas? Oder ist das eine linear gedachte Geschichte? Dann würde ich es nämlich anzweifeln. Ich glaube, linear zu denken ist sie nicht. Ich glaube, sie ist zu denken in einem Weben. Und wichtig ist beim Taoismus ja auch der erste Vers, der so am plakativsten übersetzt wird mit könnten wir weisen den Weg, es wäre kein ewiger Weg. Also sie haben kein Patentrezept, ja, auf die einzelne Situation, sie haben nur grundsätzliche Betrachtungen über die Abläufe und es funktioniert hier sehr viel über das Wu-Wei, das Nichthandeln, das Erkennen von Zuständen, ja, und durch einfaches Nichthandeln in bestimmten Situationen die Gesetzmäßigkeit und eine natürliche Ordnung wiederherzustellen. Entstanden sind die Taoisten in der Zeit der streitenden Reiche, irgendwann einmal im ersten Jahrtausend vor Christus, als sich die alten vorgeschichtlichen Herrschaftsstrukturen dann in kleine Feudalreiche zerspalten haben und die gelehrten Kasten, die sich da gebildet haben, aus gelehrten jungen Leuten, die im Alter von 5 bis 7 Jahren aus ihren Familien rausgeholt wurden und ausgebildet wurden. Das ist so dieses Modell des chinesischen Beamtenwesens, der Beamtenkaste. Ja, haben sich dann diese Taoisten entwickelt, indem sie altes Wissen tradiert haben und wie die Feudalherrschaften dann in der Zeit der streitenden Reiche untergegangen sind, hat eigentlich diese Taoistenkaste durch ihre hohe Bildung, durch ihr hohes technisches Wissen weitergelebt, ja, und diese Philosophie entwickelt, dass sie sozusagen für den Herrscher eine starke moralische Umgebung schaffen müssen, weil die Herrscherpersönlichkeiten immer ein völlig unberechenbares Element in sich tragen, das völlig zufällig zum Guten wie auch zum Bösen dann zur Wirkung kommen kann. Ja? Und wie man ja auch beim Friedrich II. Durchaus plastisch sehen kann. Ja? Man muss diese Person ja lange nicht so positiv beurteilen. Ja? Würde mich zum Beispiel mal interessieren, wie sowas in einer französischen Wikipedia, kann leider nicht französisch, ja? Wie die Person in der französischen Wikipedia beurteilt worden wäre. Für mich ist in der Beschreibung, die Friedel gibt, eine interessante Diskrepanz drinnen, die viel einmal über den Charakter von Friedrich dem Großen und auch sehr viel über den Charakter von Friedel verrät. Weil wenn es da heißt, relativ am Anfang, dass ihm der Krieg aufs Tiefste zuwider war, und 6 Seiten später, dass er ein Herzklopfen empfand beim Türkenkrieg, ja, dass es gar nicht hat erwarten können, bis er richtig an die Reihe kommt, dann ist das nicht, in sich nicht ganz konsistent. Na doch, diesen Widerspruch klärt Friedel einfach dadurch, dass er Friedrich für eine künstlerische Seele hält oder zu ihr erklärt, wie auch immer. Ich sage jetzt einmal frech und provokant, Friedrich II. War ein Snob. Ja, ein Snob der Oberklasse. Ja, ein sehr intelligenter Snob, der sich den Nonar mit so einer Armee, ja, den Absolutismus als Marotte leisten konnte. Ja, so kann man das auch sehen. Mit vollen Hosen ist leicht Absolutismus machen. Ja. Letzten Endes muss man sich immer klar sein, Friedrich II. Und viele andere Personen der Geschichte, die dermaßen verklärt und in die auch in derart hoher Weise Ideale und Ideen hineinprojiziert worden sind, wahrscheinlich als historische Figuren nicht mehr wirklich bewertbar sind, glaube ich. Ja. Irgendwo fehlt mir bei dem Ganzen, ich sage jetzt provokant, ich halte auch viel von ihm und um Gottes Willen, was wäre mit Europa vielleicht passiert? Oder? Man mag es ja nie sagen. Ja? Aber ich möchte jetzt einmal provokant natürlich, weiß, das ist bei solchen Gesprächen dann versucht man gerne mal den Gegenstandpunkt einzunehmen, sagen, was hat er denn so Großartiges wirklich gemacht? Ja? Hätte er vielleicht in seiner Zeit, ja, wenn er wirklich aufgeklärt gehandelt hätte, hätte man nicht erwarten können, dass er noch wesentlich größere Entwicklungen in Gang setzt? Es ist jetzt das, auf was ich vorher nicht, dann noch nicht hingekommen bin, dass doch eine starke Identifizierung vom Friedel mit Friedrich II. Offensichtlich hier stattfindet. Ja? Und dass auch eine gewisse Faszination auch von der Durchsetzungskraft und von der menschlichen Größe, das, was wir uns im Abendland so immer wünschen, den idealen Kaiser, König, steht ja auch am Anfang, ja, getragen ist und dem ich, wie gesagt, dieses fernöstliche Herrschaftsbild der Taoisten entgegenstellen möchte, wo es eben gerade darum geht, sich persönlich, seine Persönlichkeit, seine Eigenheiten, seine Marotten aus der Herrschaft herauszunehmen und das als ein idealer Herrschaftszustand gesehen wird. Die Ansicht gefällt nämlich mir vom Persönlichen ein bisschen besser und ich glaube, da sind wir in unserer europäischen Auffassung doch immer ein bisschen infantil geblieben. An einer Stelle postuliert Friedel, dass die Aufklärung eine Bewegung ist, die entgegen unserem oft landläufigen Geschichtsbild nicht so sehr von unten, also durch die Französische Revolution, intendiert wurde, sondern sehr oft von oben und auch gegen den Willen des jeweiligen Volkes und zitiert da zum Beispiel Josef II. Als Beispiel. Ja, also ich glaube, das kann man nur so übernehmen und unterschreiben, ja, eine echte Bewegung der Aufklärung von unten ist mir eigentlich bis zum heutigen Tag noch nicht untergekommen, oder hilf mir. Der Sturm auf die Bastille wird so als eins der zentralen auslösenden Ereignisse. Ja, aber das war ja auch wieder schon von solchen Leuten im Prinzip wie dir gesteuert, von Journalisten wie Marat und so. Ja. Das war ja nicht wirklich eine Volksbewegung. Geh ihr mal davon aus. Ja. Wenn wir schauen auf die echten Protagonisten der Aufklärung, dann sind das eben Wissenschaftler, Philosophen, Voltaire, was weiß ich, da fallen einem Jahrhundert Leute ein. Also die ganzen Ideen, die die Aufklärung bedingt und weitergetrieben haben, sind ja eigentlich von der Wissenschaft hergekommen, von einer sehr hohen sozialen Schicht, ja, und nicht irgendwie aus dem Volk. Das lasse ich vielleicht für die Reformation noch gelten. dass sie von unten kam. Oder die Bauernkriege, ja, du schüttelst den Kopf, ja, okay, aber da waren Elemente dabei, die bottom-up waren, ja, aber die Aufklärung war sicher ein Top-Down-Projekt, wobei es vielleicht nicht das Obertop war, ja, sondern so halt mal eine Kaste um die Herrschenden, und die Herrschenden mussten sich dann halt irgendwann einmal dieser Kaste fügen, als es ganz offensichtlich wurde, dass die Erde eine Kugel ist und dass man das anerkennen muss, wenn man an der Macht bleiben will, ja. Notgedrungenerweise war es doch ein Top-Down-Projekt, und Friedrich II. War vielleicht nur einer, der das frühestmöglich erkannt hat und einfach am genialsten durchgezogen. Ja. Aber bis in die, sagen wir, in die Sozialstruktur, da glaube ich, müssen wir uns ja einig sein, ist die Aufklärung natürlich bis heute nicht durchgedrungen. Ja. Friedel spricht ein Thema an, das damals vielleicht als keck gegolten haben mag, aber sicherlich bis heute noch seine Richtigkeit und seine Gültigkeit bewahrt hat, nämlich die Unwahrheit als Fachsprache. Das ist offensichtlich so gewesen, ja. Kann ich persönlich auch nichts damit anfangen, ist wahrscheinlich ein bedauerliches Kapitel, wenn es so sein muss, ja. Ist wahrscheinlich weg und steht auch in Diskrepanz natürlich von den absolutistischen Idealen. Ja. Siehst du das nicht so, dass es viele Bereiche gibt, wo gegen die persönliche oder auch oft gegen das eigene Fachwissen argumentiert wird, weil die Unwahrheit verlangt ist? Ja, das ist so, ja, das ist klar, ja. Das ist so, das war damals so, das ist bis heute so, ja. Und die Aufklärung ist sozusagen etwas, was technisch genutzt wird, dann, wenn man den Längengrad bestimmen will, um seine Kolonien sichern zu können, oder wenn man Sprengstoff für bessere Waffen benutzt, ja. Aber in dem Moment, wo es dann um Machtpolitik und um Machtstrukturen geht, dann braucht man die Aufklärung gleich mal wieder nimmer mehr. Ja, das ist ja etwas, was sich bis heute fortsetzt. Die Frage ist, ob wir das jetzt, und Friedel tut das hier bis zu einem gewissen Grad, als ein höchstes Herrschaftsideal taxieren wollen. Ja, das ist mir ein bisschen zu wenig, und deswegen suche ich da oder finde ich da bessere Antworten, wie gesagt, in den fernöstlichen Konzepten. Also demgemäß hätten wir hier noch nicht wieder einen Idealzustand erreicht. Es ist die Frage, ob wir diesen Idealzustand überhaupt wieder erreichen können, weil wenn wir diesen einen Dauvers, den ich da zitiert habe, vielleicht in die Richtung interpretieren müssen, ist das überhaupt ein Degradationsprozess, ja, der gar nicht mehr in die ideale Richtung führen kann. Wo würdest du diesen idealen Zustand verorten? Ja, am Anfang, bei den frühesten Herrschern, die kaum gekannt waren, weil es ist in diesem Vers doch eine deutliche zeitliche Dynamik. Welcher drin. Anfang? Der Big Bang oder die ersten Mikroben? Oder das? Wahrscheinlich die ersten funktionierenden Sozialstrukturen, die uns unsere Spezieswerdung ermöglicht haben. Woraus schließt du, dass es jemals funktionierende Sozialstrukturen gegeben hat und das nicht nur in sich schon ein Ideal ist, das nie bestanden hat, aber anzustreben ist? Das kann ich jetzt nicht wirklich wissenschaftlich schließen, aber es geht ja auch um Idealismus, und hier übernehme ich zu einem Gutteil die Erfahrungen aus diesen fernöstlichen Philosophien, sicherlich zum Teil kritiklos und auch infantil mit. Friedel schreibt an einer Stelle, dass das Genie auch immer Gegensätze in sich vereinigen muss. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, der mir auch jetzt noch ein bisschen zu denken gibt, den ich auch jetzt auch nicht irgendwie noch abschließend einordnen kann. Ich meine, der Vergleich, dass er sozusagen alle Denkweisen und auch die schlechten wie die guten Aspekte und Eigenschaften trennt seines Zeitalters, irgendwie alle in sich vereint und darstellt, ist eine interessante Sichtweise. Ist aber auch, würde ich mal wieder sagen, ein bisschen eine narzisstische Sicht, wahrscheinlich auch eine narzisstische Selbstsicht von Friedel, ja, weil, ich meine, gerade in diesem Punkt ist wahrscheinlich die Identifikation, die er begeht, ja, am deutlichsten spürbar. Jetzt meine Frage an dich, weil ich ja dieses Werk nicht kenne, macht er das öfter, dass er eine Person so, ich würde fast sagen, verklärt? Durchaus, ja. Durchaus. Also er ist in seinen Urteilen immer sehr eindeutig, selten indifferent oder neutral. Wobei dieser Abschnitt über Friedrich II. Bislang mit Abstand der längste ist. Also ein so langer Abschnitt ist keiner einzelnen Persönlichkeit bisher gewidmet gewesen. Selbst der Abschnitt, der zentrale Abschnitt, da kommen wir erst in 1,5 Jahren etwa hin, aber er wurde bereits aufgenommen, über Friedrich Nietzsche ist kürzer. Mhm. Wenn auch Nietzsche das ganze Buch hindurch immer wieder Erwähnung findet und zitiert wird. Ja, und er liebt, wie man in dem Text auch so schön sieht, ja offensichtlich Gegensätze, gegenseitige Betrachtungsweisen, ja, sehr, was ja auch seiner Biografie als Kabarettist und so weiter entspricht, ja, und das arbeitet er jetzt hier hinein und verkauft es aber ein bisschen so als absolutistische Objektivität und Toleranz mit, ja. Also es ist eine sehr subjektive, ja, und auch zum Teil sehr snobistische Sicht. Da hast du wohl recht. Ja. Allerdings, da fällt hinein, Friedel hat sich auch expressis verbis auch das Recht herausgenommen, sich selbst zu widersprechen. Im Vorwort heißt es dazu dezidiert, genau, dass das eigentlich nur ein kleiner Geist widerspruchsfrei leben kann. Genau, und das ist auch das Zitat, mit dem mir Egon Friedel zum ersten Mal bekannt wurde, wenn Georg Kreisler ihn zitiert mit den Worten: Wenn ich mir widerspreche, wieso widersprechen dann Sie mir? Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Mein heutiger Sendungsgast war Dieter Schwarz. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 8. Juli 2010, wie immer 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe: Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.